Früher glaubte man, der Mensch sei hoch erhaben überm Tier und fernab von anderen Wesen stolz erhöht. Herr von Linné, der Biologe, nannte Homo sapiens, was als Gattung Mensch spricht, denkt und aufrecht geht. Starke Zweifel kamen erst, als man die Menschen so besah und bedachte, dass Sapientia Weisheit heißt. Haben sich gelehrte Kreise in der Wortwahl nicht vertan, wenn das fehlt, was dieser Name uns zuweist. Der Entwicklungsweg des Menschen wurde gründlich diskutiert und man fragt sich, hat der Dauerstreit noch Sinn? Nein, mein Urahn war kein Affe, aber ja, da kommst du her. Doch ich frag mich, wo entwickeln wir uns hin? Unsere Herkunft scheint entschleiert, die Verwandtschaft peinlich zwar, doch wie's weitergeht, darauf bin ich gespannt. Denn die Wissenschaft belegt ja, was ich immer schon geahnt, wenn im Streit ich meine Nachbarn Schwein genannt. Bin ich Engel oder Affe? Bildnis Gottes oder Tier? Ist die Frage etwa laienhaft gestellt? Dein Verhalten, Homo sapiens, und dein Wesen deiner Art, was du tust und wie du lebst auf dieser Welt, ordnen dich auf dieser Skala zwischen beiden Polen ein, denn Tendenzen sind nach beiden Seiten da. Der uns schuf, hat selber vorgelebt, wie Menschsein aussehen kann. Und entscheidend ist, nimmst du dieses Beispiel wahr? Wow.